Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Libyen, Afghanistan, Syrien, Ukraine, Nordkorea und Vietnam, Kosovo, Irak, Kambodscha, Jordanien, Nicaragua, Pakistan, El Salvador, alles Kriege made by USA. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Es ist bewiesen, sie sind dran schuld, an allem Bösen sind die Juden schuld. Und sind sie auch nicht einmal dran schuld, sie sind es trotzdem, ja sie sind dran schuld. Es bleibt wie es ist auf dieser Welt, an allem sind die Juden schuld. Klimawandel, Drogenhandel, Ebola und linkes Kitz, 9-11 will der Berger treffen, Pazifismus, Zinseszins, Flüchtlingsströme, Mannheim Söhne, Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg, Nagila Flaschen, Dönertaschen, Michael Friedmanns Geburt. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Es ist bewiesen, sie sind dran schuld, an allem Bösen sind die Juden schuld. Und sind sie auch nicht einmal dran schuld, sie sind es trotzdem, ja sie sind dran schuld. Es bleibt wie es ist auf dieser Welt, an allem sind die Juden schuld. Koschere Schächtung, meine Handyrechnung, Angela Merkel und Hollywood, Pharmaindustrie, Pädophilie, AIDS, Krebs, Durchfall und Fastfood, CDU, SPD, Grüne und die Antifa. Und selbst jetzt, nach dieser Scheibe, der mittelnde Staatsschutzkommissar. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. Es ist bewiesen, sie sind dran schuld, an allem Bösen sind die Juden schuld. Und sind sie auch nicht einmal dran schuld, sie sind es trotzdem, ja sie sind dran schuld. Es bleibt wie es ist auf dieser Welt, an allem sind die Juden schuld.